danke dir, Herr, dass du wirklich diesen Raum erfüllst mit Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke, ich danke dir. Danke, Herr, der Saum deines Gewandes füllt diesen Raum mit Herrlichkeit. Danke, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, bade in dieser Herrlichkeit. Saug sie auf. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Das ist die Herrlichkeit im Raum, aber die Herrlichkeit ist auch in dir, wenn du Jesus in dir hast. Weißt du, lass dich durchdringen von dieser Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, du bist hochversetzt, du bist der König aller Könige und wir sind mit dir versetzt, mit dir versetzt. Wir haben es gerade gesungen, wir schauen auf Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und weißt du, ja, da, das ist so, Jesus sitzt auf dem Thron. Aber die gute Nachricht für dich ist, dass du mitversetzt bist an himmlische Orte. Wir sitzen neben ihm, wir sitzen mit ihm auf diesem Thron. Er hat uns hochversetzt. Er hat uns hochversetzt an diesen Thron, der thront über allem. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dafür, dass du uns rausgenommen hast aus allem Irdischen, aus allem Weltlichen und wirklich hochversetzt hast mit dir in diesen Thron der Herrschaft, dieser Thron der Herrlichkeit, der über allem steht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für all das, was du uns geschenkt hast, für all das, was du uns gegeben hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir geben dir wirklich alle Ehre dafür. Wir geben dir alle Ehre dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Das Beste, was uns je passieren konnte. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, genieße einfach die Zeit mit deinem Herrn. Wir sind wirklich in diesem Raum der Herrlichkeit. Du kannst ihm begegnen. Du kannst ihm begegnen. Weißt du, hab Gemeinschaft mit ihm. Schau einfach auf ihn. Schau drauf, was er dir zeigen möchte. Schau drauf, was er dir sagen möchte heute Morgen. Er spricht zu jedem Einzelnen. Er spricht zu jedem Einzelnen. Heb die Augen. Schau einfach auf ihn. Schau auf diesen Thron. Und schau drauf, was er dir sagen möchte. Spätestens jetzt kannst du alles Natürliche loslassen. Alles, was jetzt noch nicht von selber weggegangen ist oder einfach von dieser Herrlichkeit, in dieser Herrlichkeit verschwunden ist, tu es einfach zur Seite, leg es einfach weg. Leg es einfach weg. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Es geht nicht mehr um uns selber, sondern es geht um ihn. Ja? Und wenn wir uns selber noch betrachten, dann wirklich nur in diesem Bewusstsein, wie es in Philipper 4,13 steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er in uns ist es, der uns stark macht. Es sind nicht mehr wir selber, nicht unser natürlicher Mensch, sondern er in uns gibt uns die Stärke, er in uns gibt uns diese Kraft, er in uns gibt uns diese Kraft. bringt uns zu blühen. Er in uns ist es. Er in uns. Er in uns. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Oh, danke, Herr. Danke. Kein Leben mehr, das wir uns selbst leben, sondern ein Leben, das wirklich aus ihm heraus leben. Ein Leben wirklich geschöpft aus der Fülle Gottes, geschöpft aus diesem Leben, das in uns ist, das einfach durch uns durchfließt, wo wir nichts mehr überlegen müssen, wo wir nichts mehr durchdenken müssen, sondern wo dieser Lebensstrom, der in uns ist, einfach rauskommt, der einfach durchfließt, ja, wo wir wirklich ohne irgendwas zu durchdenken, wo wir es einfach weitergeben, wo wir Worte weitergeben, wo wir auch Taten, die wir tun, wo wir uns nichts mehr überlegen. Danke, Herr. Ich danke, Herr, dass du uns völlig übernimmst. Danke, Herr. Danke, Herr. Du in uns, der uns stark macht. Nicht mehr wir selber, sondern du in uns. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das unsere Stärke ist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Versetzt mit dir an den himmlischen Thron, an himmlische Orte. Und du in uns, wenn wir hier auf der Erde sind. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, danke, Herr, dafür. Danke, oh, danke, Herr. Danke, danke, Herr. Oh. Und ich habe noch zwei Dinge gesehen, und zwar habe ich gesehen jemanden, oder vielleicht betrifft es auch mehrere Personen, aber du hast irgendwelche Probleme mit deinem Fingernagel. Ich weiß nicht, ist es eine Entzündung oder durch einen Unfall, wo einfach deine Fingernägel irgendwie beschädigt wurden oder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wen betrifft es? Dann gibt es jemand hier, Fingernägel? Ja, kommt einfach nach vorne. Kommt direkt nach vorne, dann kann ich für euch beten. Genau. Kommt her. Genau. Wer war das noch? Wen hat es noch betroffen? Mhm. Okay, sag ganz kurz, was bei euch ist mit den Fingernägeln. Also mir ist ein Brett auf den Finger gefallen und der Nagel ist weg und jetzt wächst ein neuer, aber irgendwie krumm. Ja, okay. Bei dir? Ich habe immer so eine Entzündung an der Haut hier am Nagel, die geht gar nicht mehr weg. Okay. Ich mache es gesagt. Im Fahrstuhl stecken geblieben und es wurde zugequetscht und jetzt tut das weh und wird nicht mehr durchblutet. Ja, okay. Bei dir? Zyste. Zyste, okay. Alles klar. Streckt einfach die Hände mit aus und lasst wirklich uns die Heilungs- und Wunderkraft freisetzen, Herr, zu unseren geliebten Geschwistern, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Ich befehle jetzt in Jesu Namen, Herr, dass all das, was durch diesen Unfall, an einem Fußnagel, was da in Mitleidenschaft gezogen wurde, danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Hier, danke für völlige Wiederherstellung an Fingernägeln, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine rekreierende Wunderkraft, Herr. Die setzt man frei in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für alles, was beschädigt wurde durch den Unfall. Danke, Herr, was da in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Zyste, Herr. Danke, Herr, für Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Yes, Amen. Amen. Amen. Amen. Spürt ihr einen Unterschied? Spürt ihr einen Unterschied? Testet mal ganz kurz oder schaut kurz nach, was sich verändert hat. Was hat sich verändert? Sagt einfach schnell. Was halt rausgeht. Ja, aber was hat sich jetzt verändert? Hat sich was verändert? Also ich spüre Hitze auf dem Zeh, dass es heiß ist. Ja. Okay. Okay. Kannst du nachschauen oder willst du nachschauen? Okay. Alles klar. Okay. Hat sich bei dir was verändert? Okay, danke, Herr. Danke, Herr. Wir glauben dem Herrn dafür. Danke, Herr, dass alles völlig wiederhergestellt wird. Danke, Herr. Amen. Du bist Amen. Der Heiler. Danke, Herr. Unser Arzt. Oh, danke, Herr. Ja, er heilt, er befreit, er tut Wunder. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich habe noch eine zweite Sache gesehen, und zwar hast du Probleme mit deiner Lunge. Und ich habe konkret gesehen den rechten Lungenflügel. Also irgendwelche Probleme sind bei dir im rechten Lungenflügel. Wen betrifft es hier heute Morgen? Ist jemand hier im Raum? Mhm. Okay, ist noch jemand? Noch jemand da? Alles klar, okay. Wenn es dich am Livestream betrifft, häng dich direkt mit dran. Okay, magst du ganz kurz sagen, was bei dir ist an der Lunge? Also es ist nicht, sondern Speiseröhre, denke ich, schon die ganze Zeit, aber... Okay. Ich habe halt Schmerzen. Und ist konkret auf der rechten Seite auch, oder spürst du einfach so die Schmerzen? Nee, mehr der ganze Bauch auch und ja, Speiseröhre. Okay, aber du weißt, dass es von der Speiseröhre kommt, oder? Vermutung. Ja, okay. Ist noch... Ja, genau. Okay, ich bete für dich gleich. Ist bei dir? Rechten Lunge, immer ein Stechen seit ein paar Tagen. Hab aber morgen beim Arzt einen Termin. Okay, gut. Dann ist ja gut, dass du heute hier bist. Gut. Okay, dann beten wir da dafür. Legst du deine Hand gerade mal drauf? Einfach. Ja, lege ich von hinten drauf, kein Problem. Ja, danke Herr. In Jesu Namen setzen wir jetzt frei, Herr, dass in dieser Lunge, diesem rechten Lungenflügel jetzt alles in die göttliche Ordnung kommt, Herr. Danke Herr, danke Herr. Jedes Stechen, jeder Schmerz verschwindet jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke Herr, wir befehlen dieser Lunge, diesem Lungenflügel in die göttliche Ordnung zu kommen. Danke Herr, danke Herr, danke Herr. Volle Funktionsfähigkeit, ohne Schmerzen, ohne Einschränkungen, Herr. Danke Herr, danke Herr, für volles Lungenvolumen, Herr. Danke Herr, für die starke Atmung, Herr. Danke Herr, danke Herr, für gute Sauerstoffaufnahme, Herr. Danke Herr, danke Herr. Das setzt mal frei in Jesu Namen, Herr. Danke Herr, danke Herr, danke Herr. Amen, Amen, Amen. Gib uns Bescheid, was der Arzt morgen zu sagt. Ja? Danke, Herr. Und für dich bete ich auch. Danke, Herr, für alle Schmerzen, Herr. Für alles, was da was einfach da reingekommen ist, Herr. Befehle jetzt in Jesu Namen, dass es weicht, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jedes Schmerzen, jedes komische Gefühl, Herr. Danke, Herr. Weicht jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, danke, danke, danke, Herr. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Völlige Wiederherstellung, Herr. Alles in die göttliche Ordnung. Speiseröhre, Lunge, alle Organe in die göttliche Ordnung. Danke, danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Spürst du einen Unterschied? Okay, hattest du vorher Schmerzen, oder? Okay. Und sind die Schmerzen immer noch? Ich habe halt auch nichts dafür getan, dass es besser wird, sagt. Das macht nichts, aber spürst du jetzt noch Schmerzen? Okay, dann beten wir nochmal. Beten wir nochmal. Setzen wir wirklich frei, Herr. Wir, in Jesu Namen, Herr, du hast alle Schmerzen getragen, Jesus, am Kreuz, Herr. Wir stellen uns da drauf. Wir nehmen das in Anspruch, Herr. Ich nehme das in Anspruch für meinen Bruder. Und wir setzen frei jetzt in Jesu Namen, Herr, dass alle Schmerzen verschwinden. Danke, Herr. Danke, Herr. Alle Schmerzen, Herr, egal wodurch sie verursacht werden, diesem Körper, Herr, verschwinden jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Raus jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Spürst du einen Unterschied? Bisschen. Okay, alles klar. Setzen frei. Gott arbeitet weiter an dir. Und die Schmerzen müssen weichen. Stell dich da drauf im Glauben. Er hat sie getragen am Kreuz. Stell dich drauf. Amen. Amen. Amen. Wuhu. Wuhu. Gebt unserem Herrn alle Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist wirklich der Wunderwirker. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh. Und jetzt darfst du langsam zu deinem Platz gehen. darfst, wenn du deinen Nebenmann noch nicht richtig begrüßt hast, dann darfst du nochmal richtig begrüßen. Und dann gehen wir weiter ins Wort Gottes. Amen. Halleluja. Wow. Bin da drauf. Halleluja. Wow. Bin ich drauf? Wie viele von euch genießen die Herrlichkeit Gottes? Halleluja. Wow. Wow. Es geht nichts über die Herrlichkeit Gottes. Preist den Herrn. Weißt du, ich bin so dankbar für den Tag, an dem wir wirklich die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, hey, die Freisetzung der Herrlichkeit Gottes ist die Priorität Nummer eins in unserem Leben. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Es gibt kein wichtigeres Ziel, als die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde in Jesus freizusetzen, weil das ist er, da ist er drin, das ist seine Substanz, da ist er drin, ja, da ist er erfahrbar. Ja, er ist nicht nur, weißt du, Jesus ist nicht nur ein Name, Jesus ist nicht nur ein Wort, das ist auch nicht nur eine Botschaft, sondern Jesus ist eine Person und diese Person hat eine Substanz und diese Substanz ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. So schön wieder bei euch zu sein heute Morgen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Vielen Dank für eure Gebete für die letzten Tage auch. Wir hatten eine hammerstarke Zeit. Von Donnerstag bis Samstag waren wir in Hannover und in Hamburg. Und ja, wir haben hier, das war Hannover. In Hannover waren um die 250 Leute im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Wir haben stark wirklich die Wunder Gottes erlebt. Leute haben sich bekehrt. Eine Frau, kannst mal die Bilder durch, genau, das war ein Wunder, die hatte ein Knie, ist vom Knie geheilt worden, mal das nächste. Genau, diese Frau, die hatte eine Metallplatte in ihrem Handgelenk mit Schrauben verschraubt und die war klar tastbar und hier bezeugt sie vorne, dass sie die Metallplatte und die Schrauben und nichts mehr davon spüren kann und dass alles total weich geworden ist im Handgelenk. Halleluja. Preist den Herrn. Und viele andere Dinge sind passiert. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen wurden geheilt. Leute haben sich bekehrt. In Hamburg auch wieder eine ganze Reihe von Bekehrungen, Heilungen, Augenprobleme sind verschwunden, wurden bezeugt, Ohrprobleme, Lahme sind gegangen. Halleluja. Preist den Herrn. Eine hat wirklich buchstäblich gesagt, ja, ich war lahm, aber jetzt kann ich wieder rennen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, Gott hat mächtig gewirkt, ja, und wir hatten eine ganz starke Gegenwart Gottes und Botschaften und am Freitagmorgen hatten wir noch ein Leiter- und Pastorentreffen mit 27 Leitern und Pastoren aus dem Hannover Raum. Also Hannover Gegend, wir haben uns getroffen mit denen, wir hatten eine richtig tiefe Zeit, haben gemeinsam wirklich die Gegenwart Gottes erlebt und es war wirklich, wirklich stark. Wir haben auch prophetische Sachen ausgesprochen über Hannover und den einzelnen Leitern auch gedient. Es war wirklich eine starke, starke Zeit. Halleluja. Preist den Herrn. Vielen Dank für eure Gebete. Gott ist gut. Amen. Amen. Bist du einverstanden? Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. Und dann habe ich noch diese Geschichte gehört von diesem kleinen Mädchen, das seine Mutter gefragt hat und gesagt hat, Mama, woher kommen die Menschen? Und die Mama hat gesagt, ja, Gott hat Adam und Eva geschaffen und dann haben die beiden Kinder gekriegt und so ist die Menschheit entstanden. Und das kleine Mädchen geht zu ihrem Vater und fragt ihn die gleiche Frage und sagt, Papa, woher kommen die Menschen? Und der Vater antwortet, ja, vor vielen Jahren, da hat es die Affen gegeben und aus den Affen hat sich die Menschheit entwickelt. Da ist das kleine Mädchen ganz verwirrt und geht zurück zu ihrer Mutter und sagt, Mama, wie kann es sein, dass du mir gesagt hast, dass Gott den Menschen erschaffen hat und dass der Papa sagt, dass wir alle von den Affen abstammen? Und die Mutter antwortet und sagt, es ist ganz einfach. Ich habe dir von meiner Seite der Familie erzählt und Papa hat dir von seiner Seite erzählt. Halleluja. Preist den Herrn. In diesem Sinne, Lasst uns weiter sprechen heute Morgen über herrlichkeitsdurchdrungene Beziehungen. Beziehungen, die aus der Herrlichkeit Gottes durchdrungen sind, die von der Herrlichkeit Gottes durchdrungen sind. Wir haben uns das letzte Mal schon beschäftigt mit sogenannten Glory Friendships, genau, Beziehungen auf der horizontalen Ebene. Ja, die horizontale Ebene ist die, wo es kein Gefälle gibt, sondern wo einfach, ja, die biblische Grundlage dafür ist, du kannst es auch einblenden, ist, einer ordnet sich dem anderen unter, ordnet euch einander unter, ja, ordnet einander, achtet einander höher, einer achtet den anderen höher als sich selber. Das ist die Basis und Gott möchte uns wirklich von ihm durchdrungene, vom Geist durchdrungene Herrlichkeitsfreundschaften geben. Und ich glaube, dass es eine wichtige Grundlage ist, auch für das, was Gott tun will in dieser Zeit, auch für seine Erweckungsbewegung, seine Herrlichkeitsbewegung, das, was er freisetzen möchte. Ich glaube, dafür sind Beziehungen sehr, sehr wichtig, weil Gott ist ein Beziehungsgott, das muss man immer wieder sagen. Gott ist ein Beziehungsgott, er wollte Beziehung, deswegen hat er den Menschen überhaupt geschaffen. Ja? Er war nicht zufrieden mit Tieren, weil mit denen konnte er keine Beziehung haben. Die waren zwar schön anzusehen und nett und lustig und so weiter, aber richtig für Beziehung. Ich meine, klar, okay, ich weiß, du hast eine persönliche Beziehung zu deiner Katze und zu deinem Hund, ist klar, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ja? Es ist nicht das Gleiche, es ist nicht die gleiche Ebene und deswegen schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als Geistwesen, damit er mit ihm Beziehung haben konnte, damit er ein Gegenüber haben könnte. Und so ist Gott ein Beziehungsgott und er möchte uns gute Beziehungen geben. Und heute möchte ich sprechen über Beziehungen, die eine vertikale Komponente beinhalten. Also eine vertikale Komponente, das heißt so viel wie, da gibt es ein gewisses Gefälle, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, ja, oder zwischen Chefs und Angestellten oder auch zwischen geistlichen Leitern und Geleiteten oder zwischen Regierenden und Regierten oder die Bibel spricht auch von Älteren und Jüngeren. Ja. Das sind Beziehungen, in denen es eine vertikale Komponente gibt und sogar auch in der Beziehung Mann-Frau gibt es diese Komponente, auch im neuen Bund noch. In meinem alten Bund war es so, ich fange mal damit an, Mann und Frau im alten Bund, das wäre sowieso eine eigene Predigt, Mann und Frau, Halleluja, zwei eigene Predigen. Eine für den Mann und eine für die Frau. Eine, wo nachher der Mann sagen kann, habe ich dir doch schon immer gesagt. Und eine, wo die Frau hinterher sagen kann, habe ich dir doch schon immer gesagt. Ja. Okay. Aber Halleluja. Irina, willst du predigen? Halleluja. Ja, aber ganz am Anfang der Schöpfung und auch im Alten Bund war es ganz klar so, dass es zwischen Mann und Frau gab es ein ganz klares, eindeutiges Gefälle. Ja, das heißt sogar in der Bibel von Sarah, sie nannte ihren Mann Abraham, sie nannte ihn Herr. Damals war die Frau wie fast wie der Besitz des Mannes, oder sie war sogar rechtlich gesehen auch der Besitz des Mannes. Das heißt, es war eine ganz klare Unter- und Überordnung. Preist den Herrn, dass wir im neuen Bund leben. Und dass es durchbrochen worden ist, einfach durch die geistliche Realität der Kindschaft, ja, wo wir alle, ja, es heißt Galater 3, 28, es gibt nicht mehr Mann und Frau in Christus, sondern wir sind alle einer in Christus Jesus. Das heißt, etwas von diesem Gefälle sozusagen ist durchbrochen worden, einfach durch diese geistliche Realität der Kindschaft, ja, der Sohnschaft, der Beziehung zum Vater, die Frau natürlich genauso haben kann, wie der Mann. Und somit gibt es natürlich bei Mann und Frau immer auch, und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, diese partnerschaftliche Komponente. Ich habe letzte Woche gesagt, dein Mann oder deine Frau sollte immer auch zugleich dein bester Freund und deine beste Freundin sein. Ja? Das heißt, deine Frau und dein Mann sollte eine Glory Friendship sein. Amen. Nicht nur, okay, Anziehung zwischen Mann und Frau, oh, wie schön ist sie, oh, wie schön ist er, oh, wie toll ist er, sondern das sollte eine Glory Friendship sein. Das sollte eine geistliche Verbindung sein. Amen. Weil das macht euch zu Partnern. Das macht euch zu einem starken Ehepaar. Und gleichzeitig ist trotzdem auch klar, dass es von der Bibel her, einfach von der Schöpfungsordnung, nach wie vor diese natürliche Komponente gibt, von der Paulus sagt, ja, wahr, das ist ein Geheimnis und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, er sagt, so wie Christus und die Gemeinde in Liebe miteinander verbunden sind, so soll der Mann mit seiner Frau in Liebe verbunden sein. Und du findest es in dem, was ich immer gerne auch bei Hochzeiten, ja, wir hatten ja dieses Jahr schon einige Hochzeiten und eine folgt auch noch, mindestens eine. Ich weiß ja nicht, was sonst noch passiert, aber preist den Herrn. Und was ich die biblische Eheordnung nenne, sozusagen in Epheser 5, Vers 21. Und es beginnt ja damit, dass Paulus sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, da ist die partnerschaftliche Ebene. Und dann sagt er aber weiter, die Frauen auch den eigenen Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus. Und jetzt kommt dieses Bild. Der Christus, das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland, oder man kann auch übersetzen, der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, oder du kannst auch übersetzen, anvertraut, so auch die Frauen den Männern in allem. Und dann sagt er, und jetzt haben wir dieses Bild, und das ist letztendlich ein Grundbild für alle vertikalen Beziehungen bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist es bei Ehepaaren was besonders tiefgehendes, weil da betrifft es Geist, Seele und Körper. Preist den Herrn übrigens, Halleluja, dass auch diejenigen, die nicht verheiratet sind, herrlichkeitserfüllte Beziehungen erleben können. Amen. Halleluja. Zu Freunden, zu anderen Ehepaaren, zu anderen Geschwistern und so weiter. Du brauchst keinen Mangel haben. Weißt du, die wichtigste Voraussetzung für jede gelingende Beziehung, egal ob es Ehe ist oder ob es irgendeine andere freundschaftliche Beziehung ist oder sonst eine Beziehung, die wichtigste Grundlage ist sowieso die, dass du all deinen Mangel zuerst in Gott stillst. Amen. Zuerst in Christus stillst. Dein Ehepartner wird nicht die Erfüllung deines Mangels sein in jeglicher Hinsicht. Amen. Natürlich ist er eine Ergänzung und er ist eine Bereicherung und er ist ein Segen und gemeinsam seid ihr stark und einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000 und so weiter. Aber zuerst empfängst du deine Erfüllung in deiner Beziehung zu Gott, zum Vater, zu Jesus, deinem besten Freund, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Ja, da stillst du deinen Mangel. Also nicht Verheiratete haben keinen Nachteil gegenüber Verheirateten. Amen. Also ich lese weiter. Er sagt jetzt hier, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich meine, das ist das höchste Maß von Liebe. Das ist nicht eine weltliche Liebe, das ist nicht eine menschliche Liebe nur, sondern das ist diese Liebe, die bereit ist, für den anderen zu sterben. Die nicht nur den anderen als Befriedigung für die eigenen Bedürfnisse sieht, sondern die bereit ist, für den anderen zu sterben. Ja, so wie der Christus die Gemeinde geliebt hat, sich selbst für sie hingegeben hat, so sollen die Männer die Frauen lieben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also ihr Männer, ihr solltet erfüllt sein mit dem Wort Gottes, weil ihr solltet vorne dran sein, damit in der Familie das Wort Gottes reinzugeben. Amen. Das Wort Gottes zu lehren, das Wort Gottes in die Familie reinzugeben, das ist eure Aufgabe. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, okay, das ist jetzt natürlich geistlich gemeint, okay, das heißt jetzt nicht, okay, ihr Männer, bezahlt eurer Frau alle Schönheitsoperationen, die es braucht, damit ihr keine Flecken und Runzeln auftauchen. Sondern es ist natürlich geistlich gemeint, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz, wo Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Mit anderen Worten, so wie Christus und die Gemeinde in Liebe verschlungen sind, in Liebe eins sind, Christus das Haupt, die Gemeinde der Leib, so der Mann mit seiner Frau. Und so sagt er nochmal in Vers 33 und er fasst es zusammen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann Ehre. Ja? Und hier haben wir diese beiden Komponenten sozusagen, die sich durchziehen bei allen vertikalen Beziehungen. Du kannst es mal einblenden, weil das bezieht sich letztendlich auf alle Beziehungen, in denen vertikale Komponenten drin sind. Hallo? Ja, genau. Die Grundlage für diese Beziehungen ist immer von der einen Seite, also von der Seite dessen, der leitet sozusagen oder der in der höheren Position ist, wenn es jetzt zum Beispiel am Chef und Angestellte geht oder so. Es geht grundsätzlich darum, um gesunde, liebevolle Übernahme von Verantwortung, man könnte auch sagen in Hingabe auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es um vertrauensvolles Ehren und Anvertrauen. Ja. So, das sind diese zwei Komponenten. Ja. Und bei Mann und Frau, sagt Paulus, ist es insbesondere dieses Bild Christus und die Gemeinde. Und übrigens, als Mann diese Position einzunehmen in Bezug auf deine Frau, wird wiederum nur möglich sein, wenn du als Mann selber dich wiederum Christus unterordnest. Amen. Weil Paulus sagt, 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Amen. Das heißt, es geht, weißt du, vertikale Beziehungen funktionieren immer in der Gesamtheit. Ich sag mal so, Männer, die von ihren Frauen verlangen, und es gibt ja manchmal so einen religiösen Kreis, und du musst dich aber unterordnen, weil es steht so in der Bibel, und selber sind sie 0,0 bereit, sich irgendjemand unterzuordnen, das funktioniert nicht. Amen. Weil wenn du dich Christus anvertraust, wenn du dich Christus unterordnest, dann bedeutet es zum Beispiel auch, dass du als Mann dich wiederum denen unterordnest, die dich leiten, auch geistlich leiten. Ich sage immer so, jemand, der sich geistlicher Leitung nicht unterordnen kann, der darf sich nicht wundern, wenn er Schwierigkeiten hat, dass andere sich seiner geistlichen Leitung anvertrauen. Und das fängt bei deiner Frau an, wenn du verheiratet bist, und geht weiter zu anderen Menschen, die dir anvertraut sind, deine Kinder, deine Angestellten, was auch immer, wer auch immer das sonst sein mag. Ja, es ist ein Schlüssel und damit sind wir schon bei der zweiten Beziehung, nämlich Leiter und Geleitete. Jetzt sprechen wir mal hier von geistlichen Leitern. Auch da gilt genau dieses gleiche Prinzip. Ja, diejenigen, die leiten, sie sollen die ihnen Anvertrauten mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein vor Gott leiten, sagt die Bibel. Ja. Die Bibel ist da ziemlich klar. In Jakobus 3, Vers 1 sagt Jakobus, dass diejenigen, die andere lehren, von Gott strenger beurteilt werden, als diejenigen, die die Lehre empfangen. Weil sie sind ja verantwortlich für das, was sie lehren und auch für das, wie sie leiten und wie sie mit Menschen umgehen und so weiter, sind sie verantwortlich. Und somit werden sie einfach von Gott entsprechend beurteilt. Das heißt, es geht eine hohe Verantwortung. Mit jeder Leitungsposition vor Gott geht eine hohe Verantwortung einher. Und deswegen ist auch da wieder wichtig, dass der leitet, wiederum selber untergeordnet ist. Und zwar zuallererst unter Gott selber. Ja, Paulus betet ein wunderbares Gebet. Epheser 3, Vers 14, da gehen wir mal kurz hin. Ja, das ist eigentlich das Schlüssel, der Schlüssel eigentlich für alle vertikalen Beziehungen, ja, für alle Beziehungen, in denen vertikale Komponente drin ist. Das sagt nämlich Paulus, der war selber auch ein geistlicher Leiter, ein geistlicher Vater letztendlich für die Gemeinde. Und er sagt von sich selber, er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird oder ausgeht. Das ist damit gemeint. Ja. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, also mit anderen Worten, du könntest auch sagen, ich beuge meine Knie vor dem geistlichen Leiter sozusagen, vor dem Haupt, vor dem Chef, von dem jede Form von Vaterschaft und damit auch Leiterschaft hier auf der Erde ausgeht. Alles beginnt damit, dass wir uns vor ihm beugen und dann kommt alles andere in die Ordnung. Kannst du es sehen? Okay, das heißt, geistliche Leiter sollen Menschen sein, die in dieser Verantwortung vor Gott stehen, die ihre Knie beugen vor dem Vater, ja, die eingefügt sind, wiederum auch selber in das Beziehungsgeflecht, das Gott gesetzt hat und aus dem heraus andere leiten. Und weil oder wenn sie das tun, dann sagt Paulus, dann können wir uns ihnen anvertrauen. Und dann sagt er auch, dann sollen wir uns ihnen anvertrauen. Ja, er sagt, In 1. Korinther 16, Vers 15, das ist jetzt die Seite der Geleiteten in dieser Beziehung. Er spricht hier als Beispiel, spricht er von dem Haus des Stephanas. Er sagt, er war einer der Erstlinge von Achaia. Das heißt, es war einer derer, die sich dort als erstes bekehrt haben durch den Dienst des Paulus. Und er schreibt weiter, dass sie sich, also in diesem Haus, in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Das heißt, sie haben Leiterschaft ausgeübt. Und dann heißt es da, dass auch ihr euch solchen unterordnet, oder man kann auch hier wieder sagen, anvertraut und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Ja? Und in Hebräer 13, Vers 17, sagt er nochmal eine interessante Komponente zu dem Ganzen dazu, die Stelle nehmen wir auch noch mit dazu. Da heißt es, er sagt da, gehorcht und fügt euch euren Führern oder Leitern, ja, Führer ist ein bisschen belastet, also sagen wir lieber Leiter, gehorcht und fügt euch euren Leitern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, da haben wir es wieder, damit sie, und das sagt er jetzt, das ist interessant, er sagt, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre wiederum nicht nützlich für euch. Mit anderen Worten, er sagt so, macht es denen, die euch leiten, nicht unnötig schwer, indem ihr ständig meint, alles besser zu wissen oder indem ihr ständig rebelliert, sondern vertraut euch ihnen an, ja, hört auf sie, dann werden sie euch mit Freuden leiten und das wird wiederum nützlich für euch selber sein. Ja, weil es ist immer besser, einen freudigen Leiter zu haben als einen kriegsgrämigen. Ja, weil der Geist springt dann über irgendwann mal und das willst du nicht. Amen. Sondern es ist immer gut, ich sage immer so, wenn du auf der Suche bist nach einem guten geistlichen Leiter, dann halt immer Ausschau nach einem, der entspannt ist. Ja. Weil das ist eine der, ich habe es irgendwann neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gepredigt habe, wenn es diese Frucht in der Bibel, wenn ich eine Frucht, sage ich mal, dazufügen würde zu den Früchten des Geistes, die Paulus in Galater 5, 22 beschrieben hat, dann würde ich sagen, die Frucht der Entspanntheit. Ja. Amen. Halleluja. Okay, also. Geistliche Leiter und Geleitete, Grundlage, gesunde, liebevolle Übernahme von Verantwortung auf der einen Seite und vertrauensvolles Ehren auf der anderen Seite. Okay, dann gehen wir schon zum Nächsten, gehen wir mal zu Eltern und Kindern. Wir wollen uns das einfach heute mal insgesamt anschauen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also ich möchte etwas sagen, ich hatte Anfang Juli hatte ich einen Traum. Und es war interessant, ich habe das jetzt nochmal nachgeschlagen in meinem Traumjournal auch. Es ist interessant, weil das war genau die Woche, bevor ich diese Predigt gehalten habe über die neue Zeit, in die Gott uns führen will und wo ich diesen Traum von Poli geteilt habe mit den 15 Jahren, wo es darum geht, die nächsten 15 Jahre. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen, ich hatte tatsächlich auch in der Woche davor einen Traum. Und in diesem Traum war es so, dass mir gesagt wurde, also da waren verschiedene Umstände, und da wurde mir gesagt, dass eine neue Bewegung begonnen hat. Und das Interessante war, dass indem er das gesagt wurde, war das Nächste, was mir gesagt wurde, dass ein wesentlicher Punkt in dieser neuen Bewegung oder eine wesentliche Grundlage für diese neue Bewegung wären, und es war interessant, dieses Wort im Traum, es wären parentologische Dinge. Und dieses Wort kennst du nicht. Es gibt's auch nicht. Es gibt's nicht. Aber in einem Traum wurde mir gesagt, parentologische Dinge. Und ich hatte eine Ahnung, was das bedeutet. Und ich habe es ein bisschen nachgeschlagen. Tatsächlich ist es so, dieses Wort gibt es tatsächlich so nicht. Aber es kommt von dem lateinischen Wort parentes. Und parentes heißt Eltern. Und im Französischen zum Beispiel gibt es das Wort parentologie. Ja, und das ist die Lehre von der Erziehung von Kindern. Ja. Das heißt, es geht um letztendlich, ich glaube, eine wesentliche Komponente für das, was Gott jetzt in dieser Zeit tun will, ist, dass er geistliche Vater- und Mutterschaft aufrichten möchte in einer neuen Weise in seinem Leib. Amen. Ich glaube, dass es zwei wesentliche Grundlagen für die kommende oder die jetzt begonnene Bewegung gibt. Das eine sind die Glory Friendships auf der horizontalen Ebene und das andere sind, ich nenne es jetzt einfach mal so, die parentologischen Beziehungen. Ja. Also die vertikalen Beziehungen, die, wo wirklich Menschen, Männer und Frauen in geistliche Vater- und Mutterschaft eintreten. Natürlich auch natürliche, da wo sie natürliche Kinder haben, da komme ich gleich dazu. Aber wo einfach diese Komponente, wie wir sie hier haben, in all diesen Beziehungen letztendlich haben, wenn es optimal läuft, wo diese Komponente einfach eine Rolle spielt, weil das wird einfach das hervorbringen, was Gott will. Ja, das bringt das Beziehungsgeflecht hervor, das Gott will. Das bringt hervor, dass Kraft übertragen wird, dass Salbung übertragen wird, dass Herrlichkeitsmäntel übertragen werden, dass Menschen in ihre Berufung kommen, dass Menschen zur Reife kommen, dass Menschen gut erzogen werden. Ja, all diese Dinge liegen in dieser Parentologie, nenne ich es jetzt mal, weil da gibt es das Wort im Französischen. Ja, also in diesen parentologischen Beziehungen. Ja, also das ist interessant. Ich bin aufgewacht, habe immer nur nachgedacht. Parentologisch. Aber es ist interessant, wie Gott manchmal spricht. Ja, er spricht immer so, dass du es verstehst, selbst wenn er manchmal in Worten redet, die es nicht gibt. Okay, also natürliche Eltern und Kinder. Eltern, also wenn man zusammenfasst, was die Bibel sagt über Kindererziehung, und sie sagt einiges und immer wieder an einigen Stellen, wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, Eltern sollen ihre Kinder aus Liebe erziehen. Ja? Das heißt, sie erziehen sie, weil sie sie lieben. Die humanistische, moderne, antiautoritäre Liebe sagt, du liebst deine Kinder und deswegen erziehst du sie gar nicht mehr. Ja, das ist ein Trugschluss. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, du liebst deine Kinder nicht, wenn du sie nicht erziehst. Ja, Hebräer 12, Vers 7, lese ich mal vor, 7b fange ich an. Da sagt, Gott behandelt euch als Söhne. Da ist es jetzt in Bezug auf die Beziehung zu Gott, aber genau das gehört auch in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt oder erzieht? Ja? Ist der ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Antwort, ist eine rhetorische Frage natürlich, Antwort, nein. Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, also jedes normale Kind eigentlich, das gut aufwächst, ist dieser Erziehung teilhaftig geworden, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Heftig, ja? Uiuiuiuiuiuiuiui. Das heißt, dass Gott dich erzieht, das heißt auch, dass Gott vielleicht auch manchmal ein bisschen streng ist mit dir und er klar sagt, hey, jetzt entweder oder, Junge. Ja? Oder dass er dir vielleicht auch mal einen kleinen Klaps gibt, wenn du einfach nicht auf dem richtigen Weg bist, dass es auch mal ein bisschen wehtun kann. Ja? Das ist ein Zeichen dafür, dass er dich als Kind angenommen hat. Amen. Und genauso ist es ein Zeichen der Liebe von Eltern und der Übernahme von Verantwortung von Eltern, dass sie ihre Kinder erziehen. Das heißt, dass sie ihnen klare Regeln und Grenzen setzen, dass sie ihnen klare Ansagen machen, was richtig ist, was falsch ist, dafür sind sie da. Woher sollen die Kinder das von sich aus wissen? Ja, sie sind von Natur aus gefallen, Kinder, unter der gefallenen Natur. Also denk nicht, weißt du, diese Vorstellung, der Mensch ist gut von Anfang an, oh, das unschuldige Kindlein, also bitte. Ich meine, das merkst du schon, sobald sie nur Papa sagen können, dass sie nicht unschuldig sind. Ja? Verstehst du? Sondern die haben das Faust, die Kinder in den Ohren. Amen. Die wissen genau, was ihr Vorteil ist. Ja? Und üben sich darin, die Eltern gegeneinander auszuspielen und was auch immer. Ja? Und das solltest du nicht zulassen als gute Eltern. Amen. Sondern du weißt, was richtig und falsch ist. Du weißt, was gut und böse ist. Und das solltest du deinen Kindern beibringen. In den Sprüchen heißt es, dass man seinen Jungen erziehen soll, solange er klein ist, weil dann wird er nicht davon abweichen, wenn er größer ist. Ja. Okay, also jetzt keine Verdammnis, wenn dein erwachsenes Kind irgendwie scheinbar momentan noch Probleme hat. Aber es ist tatsächlich so, in den ersten Lebensjahren legst du die Grundlagen dafür, die wesentlichen Grundlagen dafür, welchen Weg jemand später geht. Ja, deswegen ist es wichtig, klare Grenzen, klare Ansagen und auch Fehlverhalten wird nicht einfach durchgehen gelassen. Aber das ist auch wichtig. Also Fehlverhalten oder Rebellion werden verantwortungsbewusste Eltern nicht einfach durchgehen lassen, sondern in, ich sag mal, angemessener Weise ahnden. Okay? Preis den Herrn, wie auch immer das aussieht. Okay, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Es ist kein Erziehungsseminar. Es geht einfach um die Grundlage. Was die Bibel auch sagt, gehen wir mal nach Epheser 6 noch. Epheser 6 sagt auch einiges, gleich nachdem es über Mann und Frau spricht. Ja, bis Vers 33 habe ich es gerade gelesen, 5,33 für Mann und Frau. Und dann geht es weiter, Epheser 6 geht es weiter. Und da heißt es dann, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und jetzt kommt's, und das ist die andere Seite, auch auf der Seite der Eltern, sagt er jetzt hier. Und ihr Väter, er spricht jetzt hier speziell zu den Vätern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Mit anderen Worten, was sagt er hier? Er sagt hier, das Gleiche sagt übrigens auch Kolosser 3, 21 im Prinzip, pass auf, lesen wir das vielleicht auch noch, dann haben wir es komplett. Kolosser 3, 21, da sagt er hier, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Mit anderen Worten, was meint er damit? Er meint, erstens, Eltern sollten nicht in Wut Kinder behandeln, nicht cholerisch sein, nicht gewalttätig sein, und sie sollten nicht das Gefühl haben oder zu Recht das Gefühl haben können, dass sie ungerecht behandelt werden. Das ist das, was damit gemeint ist. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja? Also behandelt sie nicht ungerecht. Ja? Es gibt gerechte Strafen, verstehst du? Die sind einfach gerecht, die sind einfach angemessen, ja, weil es einfach ein bestimmtes Fehlverhalten gibt. Andere Sachen sind einfach ungerecht. Wenn du ein Kind anders behandelst als das andere zum Beispiel, dann ist es ungerecht. Oder wenn du das Kind von einer Sache beschuldigst und bestrafst für etwas, was es nicht getan hat, dann ist es ungerecht. Oder wenn du einfach aus deinem eigenen Frust und deiner eigenen Wut raus irgendwie cholerisch handelst, dann ist es auch nicht gerecht, weil es nicht aus der Liebe kommt. Ja? Das heißt, es sind auch wieder diese beiden Seiten, verantwortungsvolle, liebevolle oder liebevolle Übernahme von Verantwortung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und bei Kindern ist ganz stark eben auch von der Bibel her diese Komponente gehorchen. Ja, Kinder, die heranwachsen, müssen einfach gehorchen. Das ist heutzutage ein Wort, das gar nicht mehr so einen guten Klang hat, und trotzdem ist es etwas sehr, sehr Gutes. Sag mal, gehorchen. Ja, ich gehorche Gott. Amen. Und genauso müssen deine Kinder dir als Eltern gehorchen. Amen. Und dann brauchst du auch gar nicht viel strafen, wenn sie das gelernt haben. Ja? Weil dann wissen sie, okay, wenn Mama sagt, wenn Papa sagt, dann muss ich gehorchen. Es gibt keine Alternative, es gibt auch keine Diskussion. Wenn du jedes Mal, wenn du was sagst, sagst, das machen wir so, und dann fangen die Kinder an zu diskutieren und am Ende sagst, okay, machen wir es doch anders, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie nicht mehr gehorchen. Ja? Okay? Gleichzeitig gilt für alle Kinder, egal ob sie jetzt heranwachsen sind oder ob sie auch erwachsen sind, gilt das, was hier steht in Vers 2, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das heißt, wir sollten immer, in jedem Alter sollten wir unsere Eltern ehren. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, heißt es hier so schön. Ja, das heißt, diese Herzenshaltung bleibt auch dann, wenn du erwachsen bist. Natürlich ist es dann ein anderes Verhältnis. Von dem erwachsenen Kind kannst du nicht gehorsam verlangen und ist auch nicht gefragt, sondern ein erwachsenes Kind sollte selber entscheiden und freigelassen werden. Das ist ja klar. Okay? Gut, Ältere und Jüngere. Gibt es auch was Interessantes in der Bibel. Ja, also Kinder, Eltern, ja, haben wir gesehen. Gehorsam, Verantwortung, Erziehung, Ehren auf der Seite der Kinder. Ältere und Jüngere gilt das Gleiche. Ja. Also nicht Gehorsam, aber Respekt. Ja. Die Bibel sagt tatsächlich, Jüngere sollen Ältere mit Respekt behandeln. In 3. Mose, das ist jetzt im Alten Testament, im Gesetz heißt es, aber ich finde es so schön, diesen Satz, wo es heißt, vor einem grauen Haupt sollst du Ehrfurcht haben. Ja? Okay, heutzutage werden die meisten Haare gefärbt, aber, aber du siehst es vielleicht immer noch an den Falten. Gut, selbst das ist nicht mehr unbedingt ein sicherer Hinweis, aber, aber in jedem Fall gilt diese grundsätzliche Sache auch in der Gemeinde, soll einfach auch ein Stück weit dieser Respekt gelten. Und es sagt, Paulus sagt es sogar auch zu geistlichen Leitern. Er sagt zu geistlichen Leitern, zu dem geistlichen Leiter Timotheus, sagt er in 1. Timotheus 5, Vers 1, sagt er, einen älteren Mann, also jemand, der älter ist als du, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Ja, geistliche Leiter müssen ermahnen, natürlich, müssen auch auf Dinge hinweisen, aber einen älteren Mann ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Reinheit. Okay? Das heißt, es geht auch da, es geht schon um eine, das ist einfach eine natürliche Sache, das ist einfach so. Ich meine, als ich begonnen habe als Pastor vor 30 Jahren, da habe ich einfach vieles noch nicht gecheckt, was ich heute checke. Das ist einfach so. Das kommt einfach teilweise auch mit der Erfahrung. Ja. Ist nicht so, dass du automatisch, je älter du wirst, umso schlauer wirst du. Aber wenn du wirklich mit Jesus wächst und mit Jesus weitergehst, dann, und so sollte es ja sein, ja, dann ist es tatsächlich so, je älter wir werden, je länger wir leben, je länger wir mit Jesus gehen, umso tiefer gehen werden unsere Erfahrungen, die wir mit Gott haben. Und da haben wir einfach einen Schatz, als Ältere dann, einen Schatz, von dem Jüngere wiederum zehren können. Und wo es einfach wichtig ist, damit du davon zehren kannst, ist es wichtig, dass du es ehrst, okay? Auch in der Gemeinde. Gut, okay, jetzt kommt noch ein interessantes Thema. Seid ihr immer noch dabei? Interessiert es euch immer noch? Halleluja. Ja, es ist sehr praktisch heute und auch sehr biblisch konkret. Wir lesen heute viele Bibelstellen, weil die Bibel ist da wirklich sehr klar. In der Theologie nennt man das die sogenannten Haustafeln, ja, also Epheser 6 oder Kolosser 3, die Haustafeln, wo einfach Paulus diese verschiedenen Beziehungen beschreibt, ja, zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen, und da komme ich jetzt dazu, Chefs und Angestellten, ja. In der Bibel noch genannt Herren und Sklaven. Ja. Preist den Herrn, dass es heute nicht mehr ganz so ist. Vielleicht bist du angestellt, du fühlst dich wie ein Sklave, das kann sein. Aber in den allermeisten Fällen wirst du nicht behandelt wie ein Sklave im alten Rom, weil das hatte, da war es wirklich heftig, da warst du Besitz des Herrn. Ja, der konnte dich züchtigen, der konnte dich sogar umbringen, wenn er wollte. Das war Sklaverei. Preist den Herrn, dass wir das überwunden haben. Amen. Jedenfalls in den christlich geprägten Ländern. In anderen Ländern sieht man, dass es teilweise wieder hochkommt. Gerade in muslimisch geprägten Ländern gibt es häufig auch heute wieder diese Sklaverei. Ja. Aber wir können trotzdem, wenn das, was Paulus schreibt, für Herren und Sklaven gilt, wie viel mehr dann für Chefs und Angestellte? Okay? Also schauen wir uns an, was er sagt. Zum einen auf der Seite der Chefs. Was sagt er zu den Chefs? Er sagt, ich fange mal mit den Chefs an, obwohl das hier weiter unten steht, Epheser 6, Vers 9, sagt er, ihr Herren, lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Okay? Kolosser 4, Vers 1, ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Mit anderen Worten, Chefs sollen ihre Angestellten, ich übersetze es jetzt mal auf heute, sollen ihre Angestellten anständig bezahlen. Das ist mal das eine. Amen. Und zweitens, sie sollen sie mit dem gebührenden Respekt behandeln. Und drittens, sie sollen ihre Position nicht ausnutzen oder dazu benutzen, um sich gehen zu lassen. Deswegen sagt er, lass das drohen. Sie sollen, cholerische Anfälle sind keine Geistesgabe für Chefs. Ja. Das ist zwar auch ein Geist, der übernimmt, aber nicht der richtige. Amen. Und es ist wichtig, dass du vom richtigen Geist übernommen bist. Das heißt, Paulus sagt, macht euch bewusst, dass die, denen ihr vorsteht, auch in der Firma oder so, dass sie Geschöpfe Gottes sind und manche vielleicht sogar Brüdern und Schwestern sind, ja, macht euch das bewusst und behandelt sie entsprechend mit Respekt, nutzt eure Position nicht aus, behandelt sie anständig, bezahlt sie anständig, gebt ihnen was recht und billig ist, ja. Und auf der anderen Seite dann die Angestellten, was sagt er da? Er sagt, Epheser 6, Vers 5, er sagt, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens wie dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Ja? Und Kolosser 3, ich springe immer mal zwischen den beiden, weil die sind die beiden besten Stellen zu dem Thema. Kolosser 3, Vers 22 bis 25 drückt es so aus und sagt, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Okay? Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Mit anderen Worten, Angestellte sollen ihrer Firma oder ihren Chefs, ich übersetze es wieder auf heute, mit Freude dienen, mit einer Ehrfurcht vor Gott dienen, in dem Bewusstsein, hey, was ich tue, tue ich nicht in erster Linie für meinen Chef oder für meine Firma, sondern ich tue es vor Gott und für Gott. Das sollte unsere Herzenshaltung dabei sein. So wie wenn Gott dein Chef wäre, mit anderen Worten. Ja? Nicht der Mensch. Ja? Wenn du nur den Menschen vor Augen hast, dann kann es sein, okay, ist dann im Großraumbüro so, alle sitzen da, trinken Kaffee, unterhalten sich, Chef kommt in den Raum rein. Ja, Paulus nennt es auch Augendienerei. Ja? Das heißt, nur um dem Chef zu gefallen oder vielleicht sogar Augendienerei kann auch sein, dass du einfach dich in besonders richtiges Licht drücken willst, immer deinem Chef gegenüber, damit du dann wieder Vorteile hast, ja? Weil er dich toll findet und deswegen musst du ihm ständig zeigen, wie toll du bist und was du alles Tolles machst und so weiter und so fort. Ja? Du sollst es nicht in Augendienerei tun, sondern du sollst es einfach im Bewusstsein tun, dass du es für Gott tust und dass Gott dir geben wird, was du verdient hast letztendlich. Dabei wird er vielleicht deinen Chef benutzen, auch an der einen oder anderen Stelle, nämlich indem der Chef dich befördert oder dein Gehalt erhöht oder was auch immer. Das kann alles sein, aber letztendlich empfang es immer als von Gott. Du dienst Gott, nicht Menschen. Du musst nicht Menschen gefallen, du musst nicht Menschen beeindrucken, sondern du dienst Gott und das wird Anerkennung finden. Amen. Das wird Anerkennung finden, übrigens auch in der Welt. Ja. Ich meine, das ist kein Zufall. Weißt du, das ist interessant, in allen Epochen der Kirchengeschichte kannst du feststellen, dass überall, wo das Christentum sich ausgebreitet hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis Christen überproportional in Leitungspositionen auch in der Welt vertreten waren. Es war immer nur eine Frage der Zeit. In der Politik, in der Wirtschaft. Es gibt Länder, auch heute noch auf der Welt, da sind die Christen eine winzige Minderheit, aber ein Großteil der Regierungsmitglieder sind Christen. Ja? Weil einfach die Haltung der Christen eine andere ist und das findet Anerkennung. Das intuitiv spürt die Welt, ja genau, so sollte es sein. Intuitiv, also so sollte es sein. Du solltest Gott die Möglichkeit geben, deine Firma und deinen Chef zu beeindrucken. Amen. Nicht du willst deine Firma und deinen Chef beeindrucken, sondern Gott soll deine Firma und deinen Chef beeindrucken, dadurch, dass du so ein guter Arbeiter bist, dass du nicht immer gleich auf die Uhr schaust und sagst, okay, meine Stechuhr hat jetzt gesagt, ich habe Feierabend, sondern dass du einfach mit Hingabe wirklich das Notwendige tust, ja, dass du ja nicht der Erste immer bist, der rebelliert und streikt und was weiß ich was macht, sondern dass du wirklich mit Hingabe dienst, dass du das Wohl der Firma im Auge hast, das Wohl aller im Auge hast und dass du einfach das im Bewusstsein tust, dass du es vor Gott und für Gott tust. Sag mal, vor Gott und für Gott. Okay, Halleluja. Preis den Herrn. Ich muss weitermachen, weil ich möchte noch die letzte Konstellation mit euch heute machen. Was fehlt uns noch? Wir haben Mann, Frau, wir haben ältere, jüngere, wir haben Leiter, Geleitete, wir haben Chef, Angestellte, wir haben Eltern, Kinder. Okay, Regierende, Regierte. Oh, ein spannendes Thema. Halleluja. Okay, gehen wir einfach mal in die Bibel rein, bevor wir irgendwas anderes sagen. Römer 13. Da heißt es, das ist die ausführlichste Bibelstelle zu dem Thema im Neuen Testament. Da sagt Paulus, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Oho. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Ehrfurcht, dem die Ehrfurcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Okay. Jetzt kannst du mal kurz kräftig schlucken. Okay. Was heißt es? Wir fangen mal mit den Regierenden an, weil hier ist auch ganz klar die Aufgabe der Regierenden beschrieben. Das fällt auch unter genau diese Kategorie. Was ist die Aufgabe der Regierenden? Die Aufgabe der Regierenden ist, sagt er ganz klar, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen oder zu verhindern. Ja? Also das, das Böse unten zu halten und das Gute hervorzubringen. Das ist die Grundaufgabe der staatlichen Autorität. Dafür ist sie von Gott eingesetzt und als solche sollen wir auf der anderen Seite sie respektieren. Das sind jetzt die Regierten. Wir sollen sie respektieren und wir sollen uns, ich fasse es mal so zusammen, wir sollen uns dementsprechend gesetzestreu verhalten und wir sollen unsere Steuern und Abgaben zahlen, sagt der Herr. Okay? Also Steuerhinterziehung ist keine Weisheit des Heiligen Geistes oder so irgendwas. Ja, ich war einfach nur schlau oder so. Nein. Nein, wir sollen unsere Steuern zahlen. Jesus hat ja vorgemacht, im Notfall kannst du auch ein Goldstück aus dem Maul eines Fisches gebrauchen, aber du zahlst deine Steuern. Egal wie, aber du zahlst deine Steuern, okay? So hat Jesus ja deutlich gemacht, okay? Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass Regierte nicht Missstände ansprechen dürfen. Eben dann, wenn das Böse zum Beispiel nicht mehr bestraft wird oder das Gute nicht mehr belohnt wird oder sogar, wenn es so ist, wie es im Alten Testament vorhergesagt ist, dass das Böse gut genannt wird und das Gute böse. Und zu jeder Zeit fast erlebst du bis zum gewissen Grad und jetzt in der heutigen Zeit erleben wir das auch wieder, dass in bestimmten Bereichen klar auch von der Gesellschaft und auch von der Obrigkeit Gutes böse genannt wird und Böses gut genannt wird. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber kannst du einige Dinge finden. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, auch als Christen unsere Stimme für das Gute zu erheben, ja. Und preist den Herrn, wir leben in einer Demokratie, also dürfen wir sogar wählen. Und wir dürfen uns auch wählen lassen. Ja, das heißt, wir dürfen uns engagieren, auch in der Politik und in der Gesellschaft. Ja, und wir dürfen Einfluss nehmen auf die Politik und auf die Gesellschaft, natürlich auch ganz stark durch unsere Gebete. Paulus sagt es ja in 1. Timotheus 2, dass wir beten sollen für alle, die in Obrigkeit sind. Ja, und das tun wir mit offenen Augen, nicht einfach nur blauäugig, so nach dem Motto, okay, alles, was von oben kommt, ist immer per se, immer von vornherein gut. Ja. Paulus redet hier nicht von einer Blauäugigkeit in Bezug auf die Obrigkeit, sondern er redet von einer klaren Aufgabe, die die Obrigkeit hat, nämlich das Böse bestrafen, das Gute fördern. Und dann eben entsprechende Haltung uns von unserer Seite aus, dass wir uns an die Gesetze entsprechend halten und der Obrigkeit keine unnötigen Steine in den Weg legen. Also einfach, ich sage mal, grundsätzliche Rebellion ist nicht der Geist Gottes. Ja? Genauso wenig ist der Geist Gottes blinde Staatstreue. In jeglicher Hinsicht. Das ist auch nicht der Geist Gottes. Ja. Paulus oder die, nee, nicht Paulus, das ist die Bibel, Apostelgeschichte, also die Apostel gehen ja sogar so weit zu sagen zu der Obrigkeit damals in Jerusalem, wenn es darum geht, dass die Obrigkeit die Verkündigung des Evangeliums behindert oder sogar verhindern will, dann sagt die Bibel ganz klar, Apostelgeschichte 5,29, dann muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, es gibt tatsächlich auch ein Recht von Gott, Dinge anders zu machen, als die Obrigkeit sie anordnet, wenn es darum geht, ob das Evangelium verkündet werden kann oder nicht verkündet werden kann. Amen. Momentan sind wir hier in Deutschland da noch nicht in einem unmittelbaren Gewissenskonflikt. In manchen Ländern sind Christen genau da in einem Gewissenskonflikt. Ja, denk nur an Bruder Yun zum Beispiel, was er erlebt hat in China. Ja, er musste Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie oft haben sie zu ihm gesagt, hör auf, das Evangelium zu predigen. Oder sie haben zu ihm gesagt, verrat uns, wer deine Mitpastoren sind und so weiter. Ja, meinst du, das hat er gemacht? Nein, natürlich nicht. Ja, in dem Fall musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen und du musst der Obrigkeit an dem Punkt widerstehen. Weil wenn Paulus sagt, dass es die Aufgabe der Obrigkeit ist, das Gute zu fördern, dann heißt es ja letztendlich immer, dass es die Aufgabe aus der Sicht Gottes ist, für eine gute Obrigkeit, eine Obrigkeit, die ihre Verantwortung wirklich wahrnimmt, muss eine Obrigkeit sein, die der Verkündigung des Evangeliums Raum lässt. Amen. Wenn eine Obrigkeit der Verkündigung des Evangeliums nicht mehr Raum lässt, dann ist sie per se keine Obrigkeit mehr, die wirklich das Gute fördert. Und das Böse hindert, sondern dann hindert sie das Gute und fördert das Böse. Amen. Und deswegen das wichtigste Grundrecht, sage ich mal, in einem Staat ist tatsächlich das Recht der Verkündigung des Evangeliums und der Ausübung des Glaubens. Amen. Glaubensfreiheit ist höher als jedes andere Recht, weil es das tiefgehendste Recht des Menschen ist. Okay, also so viel zum Thema Regierende und Regierte, wie gesagt, keine blinde Staatstreue, aber auch keine grundsätzliche Rebellion. So nach dem Motto, alles, was von oben kommt, ist immer per se schon mal falsch, weil das sind ja die da oben. Ja. Das ist ein weit verbreiteter Geist, ja? auch in Deutschland. Okay, die da oben, was die da oben sagen und so ist sowieso alles. Ja. Nein, das ist nicht unsere Haltung, sondern wir sind immer wohlmeinend, auch in Bezug auf die Obrigkeit. Wir glauben erstmal, dass sie das Gute wollen. Und erst dann, wenn wir offensichtlich sehen, dass sie doch nicht das Gute wollen, dann erheben wir unsere Stimme und dann nehmen wir unseren Stand ein. Okay? Gut, wie ich gesagt habe, ich glaube generell, es ist entscheidend wichtig für uns, um wirklich in dem, was Gott jetzt tun will, weil Gott, unsere nächste Konferenz heißt nicht umsonst eine neue Zeit. Ja? Konferenz mit Catherine Ruanala und Steve Swanson Ende Oktober, eine neue Zeit. Und eine neue Zeit bedeutet immer, dass Gott eine neue Substanz vom Himmel freisetzen möchte. Gott möchte eine neue Substanz, göttliche Substanz freisetzen, weil wir leben natürlich alle in dieser einen neuen Zeit, seitdem Christus gekommen ist, seit 2000 Jahren leben wir in der Zeit des neuen Bundes. Das ist eine neue Zeit. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass in der Kirchengeschichte hat es immer wieder Phasen gegeben, wo Gott einfach etwas Neues getan hat und wo auch in der Welt Dinge in Unruhe geraten sind und Dinge sich angekündigt haben und zunehmendes Chaos und Verwirrung war und so weiter. Und das waren oft dann die Zeiten, in denen Gott eben auch etwas Neues getan hat, sprich eine neue Substanz freigesetzt hat vom Himmel für das, was er jetzt tun möchte, damit wir als Christen unseren Stand einnehmen können in dieser Zeit und damit wir als Christen richtig gehen können. Und ich glaube, eine Grundlage, damit wir diese neue Substanz, auch die Gott jetzt freisetzen will, und übrigens, wenn du noch nicht angemeldet bist für unsere Konferenz, 24. bis 26. Oktober, kleiner Werbespot dazwischen, aber es ist wichtig, melde dich an. Amen. www.glorylife.net kostet nichts, aber melde dich an, weil ich glaube, das wird eine ganz, ganz gewaltige Sache werden. Ja, aber um unser Stand richtig einnehmen zu können, um unsere Position richtig wahrnehmen zu können, um richtig positioniert zu sein, auch um das zu empfangen, was Gott für uns hat, ist es wichtig, dass wir uns auch von Gott in Bezug auf unsere Beziehungen richtig positionieren. Das heißt, dass wir uns von ihm unsere Herzenshaltungen immer wieder klären lassen und dass wir uns von ihm auch unsere Vision, was Beziehungen angeht, ordnen lassen, ja, sowohl was Glory Friendships angeht, als auch was unsere Positionierung innerhalb der vertikalen Beziehungen, von denen wir es jetzt heute haben, angeht. Es ist wichtig, dass wir da in der richtigen Weise eingefügt sind, sowohl in unseren Familien, als auch in der Gemeinde, als auch in der Gesellschaft, dass wir unseren Platz einnehmen in der richtigen Art und Weise, so dass Gott durch uns fließen kann. Amen. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, und das würde ich jetzt gerne zum Schluss einfach beten. Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das erste ist wichtig für uns, was Paulus gesagt hat, dass wir unsere Knie beugen vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht. Weil alle unsere Beziehungen kommen in die richtige Ordnung, wenn er der Vater sein kann, wenn er der Chef ist in unserem Leben. Wenn wir unsere Knie beugen vor seiner Vaterschaft, dann kann alles andere in die richtige Ordnung kommen. Das Zweite, was wir dann tun, ist, dass wir ihn bitten um gereinigte Herzen von jeder falschen Herzenshaltung, sei es Herzenshaltung von Rebellion, sei es eine alte Verletzung vielleicht, die in unserem Herzen ist, ja, in Bezug zum Beispiel auf Autorität, ja, also auf die da oben, so, ja, Verletzung in Bezug auf Ehepaar, Partner oder Kinder, Eltern, wie auch immer, dass wir uns reinigen lassen, freisetzen lassen von diesen Verletzungen, dass wir umkehren, da wo wir uns nicht angemessen vielleicht positioniert haben. Es beginnt ja immer alles mit der Herzenshaltung, wo unsere Herzenshaltung nicht richtig war. Ja, sei das jetzt in Bezug auf diejenigen, die über uns stehen, sei das in Bezug auf diejenigen, die unter uns stehen. Es kann ja beidseitig sein. Ja. Sowohl diejenigen, die leiden können, eine falsche Herzenshaltung haben, als auch diejenigen, die geleitet werden können, eine falsche Herzenshaltung haben. Und ich glaube, Gott möchte uns von all diesen, ich sage mal, Stumbling Blocks, ja, also all diesen Hindernissen, all diesen Stolpersteinen, möchte uns einfach unsere Seelen befreien. Amen. Sodass er frei mit seiner Vaterschaft, mit seiner Substanz der Herrlichkeit des Vaters durch uns fließen kann und von daher alle unsere Beziehungen wirklich göttlich gelingen lassen kann. Amen, weil er möchte, dass du göttlich gelingende Ehen hast. Oder eine möglichst, ja. Eine göttlich gelingende Ehe. Okay. Und Und göttlich gelingende Freundschaften und göttlich gelingende Beziehungen zu deinen Vorgesetzten oder zu deinen Leitern, göttlich gelingende Beziehungen zu deinen Kindern, zu denen, die du leitest oder denen, von denen du der Chef bist, göttlich gelingende Beziehungen auf allen Ebenen, das ist der Plan Gottes. Und alles, was das irgendwie hindert, das muss einfach gehen. Amen. Seid ihr damit einverstanden? Okay? Seid ihr da dabei, dass wir sagen, ja, alles andere muss einfach gehen. Das ist mir noch nicht überzeugt genug, hier kann ich noch nicht beten. Wer ist da dafür? Okay, lass uns mal aufstehen zusammen. Weißt du denn? Halleluja. Weißt du denn? Oh, Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, das hilft immer. Halleluja. Weißt du denn, Herrn? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Vater bist, Herr, von dem alle Vaterschaft ausgeht, Herr. Und je länger wir mit Jesus gehen, so sagt es dein Wort, je länger wir mit Jesus gehen, umso tiefer und umso mehr sollen wir dich als unseren Vater erkannt haben und erkennen, Herr. Herr, so wie du sagst, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Danke, Vater, dass du diese Erkenntnis deiner Vaterschaft in unser aller Herzen wachsen lässt, Herr, gerade jetzt auch in dieser Zeit, ja, wo es dir auch um diese parentologische Dimension geht, Herr. Halleluja. Das kannst du jetzt merken. Halleluja. Danke, Vater, dass du zu unseren Herzen sprichst, auch gerade jetzt. Spiel einfach ruhig im Hintergrund. Genau. Halleluja. Dass du zu unseren Herzen sprichst, und dass du uns zeigst, gerade jetzt, Herr, einfach im Licht der Vaterschaft Gottes, im Licht deiner Vaterschaft, Herr, im Licht der Vaterschaft, die vom Himmel ausgeht, Herr. Herr, wo in unserem Herzen noch Stolpersteine sind, Herr. Herr, wo Verletzungen sind vielleicht aus der Vergangenheit, Verletzungen durch solche, die vielleicht Väter waren in unserem Leben von ihrer Position her, seien es natürliche Väter, seien es Erzieher, seien es geistliche Väter, seien es Chefs, Herr, wo wir einfach in diesen Beziehungen Verletzungen erlebt haben, wo wir Enttäuschungen erlebt haben, Herr. Ja, wo wir vielleicht genau das Gegenteil von liebevoller Übernahme von Verantwortung erlebt haben, wo wir Ungerechtigkeit erlebt haben, wo wir vielleicht sogar Missbrauch erlebt haben, wo wir vielleicht Gewalt erlebt haben, Herr. Da danke ich dir, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt an diese Punkte kommst, Herr. Und dass du diese Traumata aus unseren Seelen entfernst, Herr. Und dass wir heute wirklich am Ende dieses Gottesdienstes sagen können, jawohl, das Alte ist wirklich für uns vergangen. Du hast es rausgenommen. Jesus, du bist auferstanden, Herr. Und wir nehmen einfach deine Dynamis-Auferstehungskraft in Anspruch heute Morgen für jede Verletzung, Herr, für jede Verletzung in, parentologischen Beziehungen, in Jesu Namen, für jede Verletzung in vertikalen Beziehungen, Herr. Wir nehmen das in Anspruch, Vater. Wir nehmen das auch in Anspruch, wo wir in der Position der Leiter oder der Eltern waren und wo wir enttäuscht worden sind, vielleicht von unseren Kindern oder von denen, die wir geleitet haben oder von unseren Angestellten verraten oder ausgenutzt wurden, Herr. Herr, wir nehmen das. Wir nehmen dein Blut in Anspruch, Jesus, Herr. Das unsere Seelen reinigt, Herr. Wir nehmen deine Dynamiskraft in Anspruch, Heiliger Geist. Deine Auferstehungskraft, Herr. Wir sagen, Heiliger Geist, geh einfach auf diese Punkte in unseren Seelen jetzt. Halleluja. Fang einfach an, mit Gott zu reden gerade jetzt. Wenn du merkst, da ist noch was bei mir, da ist noch irgendwas bei mir, was gerade jetzt vielleicht aufgerührt wird oder was dir kommt, wo du einfach merkst, ja, das sollte eigentlich nicht mehr in meiner Seele sein oder da spüre ich noch einen Schmerz oder auch da spüre ich noch, auch da spüre ich vielleicht auch noch eine Wut oder eine Aggression oder eine Rebellion. Einfach dann halte das jetzt Jesus hin, halte es ihm hin. Wir sind in seiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halte es ihm hin, halte es ihm hin. Halleluja. Könnt ihr ein bisschen lauter die Musik machen? Halleluja. Oh, weil der Heilige Geist möchte übernehmen. Sein Geist möchte deine Seele übernehmen. Er spricht zu dir. Weißt du, das Wort Gottes sagt, Lass los, dann wirst du losgelassen werden. Also gerade jetzt diese Sache, die du merkst, dass sie vielleicht hochkommt. Dieser Ärger oder diese Wut oder dieses... Ja, manche, ich habe schon festgestellt, in manchen ist tatsächlich auch noch so eine Wut und ein Ärger in Bezug auf die Obrigkeit. Und ich meine, ich habe totales Verständnis dafür, diese ganzen Corona-Maßnahmen und so, die waren wirklich heftig. Aber es ist wichtig, dass du in deinem Herzen, in deiner Seele frei bist. Frei bist von jeder Wut und von jedem Ärger, auch in Bezug auf die Obrigkeit. Also es ist wichtig. Manche Dinge gehen da tief rein und es ist für manche Leute es ist wie so eine Wende und ab dem Zeitpunkt sind sie einfach in dieser Grundhaltung der Rebellion. Aber weißt du, das ist nicht der Plan Gottes, das ist nicht der Wille Gottes. Sondern Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass du mit freiem Herzen die Obrigkeit sehen kannst, dass du sie achten kannst, wo er Achtung gebührt. Nicht mit Blauäugigkeit, nicht mit Augendienerei, sondern mit Klarheit, mit klarem Blick, aber mit einer positiven Herzenshaltung, die einfach anerkennt, jawohl, sie haben Verantwortung und diese Verantwortung haben sie von Gott bekommen. Und ich bete für sie, dass sie diese Verantwortung in einer guten und gesunden Weise wahrnehmen. Und Vater, ich bete, Herr, dass du alles da aus unseren Seelen rausnimmst, was da noch einfach eine komische oder falsche Herzenshaltung ist, Herr. Herr, wir kehren auch um, Vater. Wir bitten dich um Vergebung. Gerade jetzt, das kannst du auch tun, wo du einfach merkst, ja, das ist eine falsche Herzenshaltung. Vielleicht auch deinen Eltern gegenüber noch. Eine falsche Herzenshaltung, einfach wo du dir gar nicht bewusst warst, was es einfach bedeutet. Ja, als Kind ist man sich dessen oft nicht bewusst, was es bedeutet, Verantwortung zu haben für Kinder. Und man denkt nur an seine eigenen Ansprüche und an seine eigenen Wünsche. Aber wir sollten aber in diese Herzenshaltung hineinkommen, wo wir sagen, jawohl, wir erkennen an, sie haben Verantwortung. Und sie versuchen, diese Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen. Und dafür wollen wir sie ehren. Und dafür wollen wir ihnen danken. Und dafür wollen wir sie auch lieben. Halleluja. Und wo du merkst, einfach da war eine Herzenshaltung, die dem nicht entsprochen hat. Gerade jetzt, du kannst es einfach Gott sagen. Die Bibel sagt 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Er reinigt dich heute Morgen, wo du ihm einfach diese Dinge sagst, wo du ihm diese Dinge bringst, wo du nicht in dieser ehrenden Haltung warst oder wo du als Leiter nicht in dieser liebenden, verantwortlichen Haltung warst, wo du auch nur an dich gedacht hast und Hauptsache mir geht's gut und Hauptsache ich fühle mich gut dabei. Oh, danke Vater. Danke Vater, danke Herr, dass du uns durch Jesus ein Vorbild der Liebe gegeben hast. Herr, ein perfektes, vollkommenes Vorbild in Hingabe. Danke Jesus, dass du selber dich hingegeben hast. Hingegeben hast für uns, Herr, bis zum Tod, Herr. Herr, damit wir leben können, Herr. Damit wir die Herrlichkeit Gottes erleben können, Herr. Damit wir die Liebe des Vaters erleben können, Herr. Danke für dieses Vorbild der Hingabe, Herr. Oh, danke, Herr, dass diese Liebe unsere Herzen gerade jetzt heilt. Oh, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Gott, tu dein tiefes Werk an einigen heute Morgen hier. Gib dich einfach ihm hin. Halleluja. Sprich mit ihm. Wenn du einfach merkst, da ist etwas, was er dir zeigt, dann sprich einfach mit ihm. Halt ihm das hin. Er dient dir, er begegnet dir. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir, Vater, für Heilung in Familien, Herr. Ich danke dir, Vater, in Heilung, für Heilung in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Herr, zwischen Kindern und Eltern, Herr. Du sagst es, Herr, dass du die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern kehrst, Herr. Und damit auch die Herzen der Mütter zu den Töchtern und der Töchter zu den Müttern, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Vater, für gesunde Beziehungsfähigkeit, Herr. Für eine gesunde Beziehungsfähigkeit für Eltern zu ihren Kindern, Kindern zu ihren Eltern. Eine gesunde Beziehungsfähigkeit zwischen Männern und Frauen in dem Namen von Jesus, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir für dein Werk. Oh, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Sein Werk. Gott tut sein Werk. Gott tut ein tiefes Werk an dir. Gerade jetzt auch über Livestream. Geht einfach mit rein. Du kannst gerade jetzt einfach es Gott hinlegen. Halleluja. Danke, Vater, für dein heilendes, ja, wunderwirkendes Wirken. Das ist seine wunderwirkende Kraft auch. Weißt du, die wunderwirkende Kraft ist nicht nur äußerlich am Körper oder in materiellen Dingen, sondern die wunderwirkende Kraft ist auch in deiner Seele. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist der Gott, der uns sieht. Du bist der Gott, der genau hineinsieht in alles, was gewesen ist und in alles, was da noch in unseren Seelen ist. Aber du bist auch der wunderwirkende Gott, der sagt, siehe, ich mache alles neu, ich mache alles neu. Ohne Ausnahme, ohne Rückstände, ohne irgendetwas, ich mache alles neu. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, da ist etwas Neues, was er tut. Oh, da ist etwas Neues, was beginnt. Oh, da ist etwas Neues. Oh, da ist etwas Neues. Siehe, ich wirke Neue. Siehe, ich wirke Neue. Neues, Neues, Neues. Und am Anfang mag es dir vielleicht erscheinen wie, oh, kann das wirklich sein? Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ist das wirklich möglich? Aber Gott sagt, ja, es ist so. Wirke etwas ganz Neues. Und es hat nichts an sich von dem Alten. In Jesu Name. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Vielleicht hat der ein oder andere das Bedürfnis, einfach ganz bewusst auf seine Knie zu beugen vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Du kannst es tun. Fühl dich frei. Auch fühl dich frei, auch nach vorne zu kommen, vor die Bühne, auf die Fläche, einfach dich hinzuknien, wenn du magst. Einfach fühl dich einfach frei, weil von ihm geht die Vaterschaft aus und von ihm geht somit auch die Heilung aus. Von ihm geht die Befreiung aus. Von ihm geht das Wunder aus, das du brauchst, auch in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Oh, Halleluja, von ihm geht es aus, in Jesu Namen. Oh, von ihm geht es aus, in Jesu Namen. Von ihm geht es aus, Halleluja, von ihm geht es aus, in Jesu Namen. Von ihm geht es aus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Halleluja. geht noch tiefer bei einigen. Halleluja, danke Vater, danke Vater. Wenn du ihm alles gesagt hast, was du sagen möchtest, dann erhebe einfach mal deine Stimme und bete ihn an im Geist. Und während du einfach die Worte aus dir herausfließen lässt, die geistlichen Worte, wie der Geist dir gibt, auszusprechen, mit diesen Worten, lass einfach all das Vergangene ziehen. Lass es einfach los. Lass es einfach raus. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Alle eure Gedanken. Alles, was euch angehaftet hat, in Jesu Namen. Oh, Ramasya, la, la, la, la. Niemand, auch niemand in deiner Vergangenheit kann das verhindern. Weil du gehst mit ihm, du gehst mit ihm, du gehst mit Jesus, deinem Herrn. Halleluja. Und so kann nichts dich hindern, voranzugehen. So kann nichts dich hindern, vorwärts zu gehen. Oh, streckt nochmal alle eure Hände aus. Halleluja, seine Gegenwart ist hier. Oh. Oh, wir rufen Freisetzung auf. Oh, wir setzen diese Klarheit frei. Klarheit in den Seelen. Klarheit, was es heißt, ein Sohn oder eine Tochter zu sein. Klarheit, was es heißt, ein Vater oder eine Mutter zu sein. Klarheit, was es heißt, ein Teil der Familie Gottes zu sein, an dem Platz, wo Gott jeden Einzelnen von uns gesetzt hat. Wir setzen diese Klarheit frei. Oh, danke, Vater, in jedem Bereich unseres Lebens immer größere Klarheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Ihm geht alle Vaterschaft aus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie wirklich diese Liebe des Vaters erlebt in deinem Leben. Du hast noch nie wirklich erlebt, was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und wirklich ein Bewusstsein zu haben, ein Kind Gottes zu sein, ein Kind des Vaters im Himmel. Und vielleicht ist es deswegen, weil du noch nie wirklich bewusst durch Jesus zum Vater gekommen bist. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Von Natur aus sind wir alle gefallene Menschen. Von Natur aus haben wir keine Beziehung zum Vater. Jeder, der sagt, ja, ich hatte schon immer eine Beziehung zu Gott, das stimmt so nicht. Sondern erst in dem Moment, wo du wirklich durch Jesus zum Vater kommst, in dem Moment ist diese Beziehung frei. Und deswegen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast vielleicht noch nie bewusst wirklich Jesus Christus als persönlichen Herrn in deinem Leben aufgenommen, du hast ihn noch nie bekannt als deinen Herrn und Erlöser, dann möchte ich jetzt einfach mit dir und für dich beten, ganz speziell. Und ich möchte dich einfach in ein Gebet mit hineinnehmen, dass wir zusammen beten. Auch wenn du hier bist heute Morgen und du hast vielleicht mal Jesus bewusst aufgenommen, aber du hast dann einfach wieder ohne ihn gelebt, du hast fern von ihm gelebt. Du hast ihn beiseite gelassen und somit sind auch Dinge in deinem Leben passiert, die nicht im Willen Gottes waren und du hast Dinge getan, die nicht richtig waren. Und du brauchst einfach Vergebung deiner Schuld und du brauchst einen Neuanfang und du brauchst einfach wirklich diese persönliche Beziehung ganz neu in deinem Leben. Du brauchst den Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht, ganz neu in deinem Leben. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt auch mit dir und für dich persönlich noch beten. Und deswegen, wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, jawohl, das betrifft mich, ich möchte heute wirklich diesen Anfang machen oder diesen Neuanfang machen, wirklich in meiner Beziehung zu Gott, ganz neu. Dann einfach da, wo du bist, streck einfach kurz mir deine Hand entgegen, wink einfach kurz mit der Hand oder streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich hier beten kann jetzt gleich, mit wem ich beten kann. Ich möchte ja auch persönlich die Hand auflegen, dann gleich, ja, Gott sieht deine Hand da drüben, okay. Ja, Gott sieht dein Herz dahinter. Ja, wenn du jetzt deine Hand hebst, ist es eine Herzensentscheidung, es ist eine Sache deines Herzens. Ja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, das möchte ich gerade jetzt da hinten auch. Ja, super, wunderbar. Ist noch jemand da, der sagt, ja, genau, das ist jetzt mein Moment, wo ich einfach das empfange. Halleluja. Dann streck einfach noch deine Hand aus. Wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Wir wollen es zusammen festmachen. Auch wenn du über Livestream schaust, zuschaust, wir wollen dich mit hineinnehmen, einfach auch in dieses Gebet jetzt gleich. Und du kannst zwar hier nicht von mir persönlich Handauflegung bekommen, aber du kannst trotzdem in dieses Gebet mit reingenommen werden. Also auch du, gib Gott einfach ein Zeichen, dass du sagst, jawohl, ich bin jetzt da dabei, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, da bin ich jetzt dabei? Dann streck einfach deine Hand noch aus, sodass ich sehen kann, weil ich möchte einfach gern jetzt so, jeder, der einfach seine Hand gehoben hat oder jeder, der einfach sagt, jawohl, ich möchte einfach, dass da jetzt mit mir und für mich gebetet wird und dass da einfach dieser Neuanfang passiert, dann komm einfach ganz schnell aus deinem Platz raus und komm einfach hier zu mir nach vorne, weil wir wollen jetzt hier vorne zusammen beten, wir wollen es hier vorne zusammen festmachen. Einfach komm einfach ganz schnell raus und komm nach vorne, genau, wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, dann komm einfach nach vorne. Halleluja, preis den Herrn. Wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, herzlich willkommen. Wie heißt du? Jerome. Ha? Jerome. Jerome, ah wow. Französisch? Oui. Ah oui, tu parles français? Oui. Ah bon? Tu viens de la France? Ah, super, bienvenue. Halleluja. Mais tu parles allemand aussi. Du sprichst auch Deutsch. Ein bisschen, ok. Ah, tu as la traduction française? Bah, on a la traduction là. Ok. Alles gut, ok. Alles gut. Ok, halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Klaus. Klaus, herzlich willkommen. So schön. Halleluja. Und herzlich willkommen, du auch. Halleluja, herzlich willkommen. Halleluja. Lass uns einfach unsere Augen schließen, alle hier im Raum und auch jeder, der über Livestream jetzt einfach zuschaut. Du kannst einfach auch mir dieses Gebet jetzt gleich laut nachbeten und ich bete es einfach laut vor. Und dann, wenn wir das zusammen gebetet haben, dann werde ich dir einfach kurz die Hand auflegen und Gott wird jetzt dieses Wunder tun, dass die Bibel neue Geburt nennt oder Neuanfang, Neustart in ein neues Leben, einfach der Beziehung mit Gott. Okay, lass uns einfach zusammen beten. Lass uns einfach, sprich mir einfach laut nach. Sag, Vater im Himmel, von dir geht alle Vaterschaft aus. Ich beuge meine Knie vor dir. Und ich sage, ich brauche dich als meinen Vater. Herr, ich bringe dir einfach all meine Verletzungen und all meine Schmerzen. Ich bringe dir auch alle meine Sünde und alle meine Fehler. Alles, was ich von meiner Seite aus falsch gemacht habe. Ich bitte dich dafür um Vergebung. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit der Weg für mich offen ist in die Beziehung zu dir. Und so sage ich jetzt, Herr Jesus Christus, ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich empfange dich ganz neu als den Weg zum Vater. Ich empfange durch dich ganz neu die Beziehung zum Vater. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du mich erfüllst mit dieser Realität der Gemeinschaft mit dir und dem Vater und dem Sohn. Ich empfange dich jetzt. Erfülle mich, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, jetzt, Herr, für diesen kostbaren Sohn Gottes, Herr, der heute Morgen, Herr, durch dieses neue Leben empfängt, Herr, die Waschung der Wiedergeburt, Herr, das größte Wunder, das es gibt hier auf diesem Planeten Erde, Herr. Herr, wo du sagst, das Alte ist jetzt vergangen. Alles Alte ohne Gott, gegen Gott, jenseits von Gott, es ist vergangen und etwas Neues, ein neues Leben mit Gott und in Gott hat begonnen. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir dafür, Jesus. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Korania shandororo sananana. Korania rasororo siara. Korania naya. Korania naya. Korania naya soyando. Yaro. Yaro. Danke, Vater. Ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist, lege ich in dein Innerstes. In Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Werk heute Morgen, dieser kostbaren Tochter Gottes, Herr. Ich danke dir für dein tiefes Werk, Herr, der Heilung, der Freisetzung, Herr, und der Erneuerung, Herr. Danke, Vater, dass ihr Leben nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Von heute an lebt sie dieses Leben, Herr, als deine geliebte Tochter, als Lieblingstochter des Vaters. Des Vaters im Himmel, in Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für meinen Bruder, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Bild. Deinem Leben. Danke für deine Liebe, Herr, die du ihm bereits gezeigt hast, so wie es heißt in deinem Wort, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Danke, dass er heute Morgen hier ist, Herr. Herr, weil du einfach das festmachen möchtest mit ihm, weil du diesen Bund mit ihm festmachen möchtest, weil du heute Morgen wirklich sagen möchtest, du gehörst mir. Du gehörst mir. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Ja, und er sagt, die, die zuvor fern waren, die hat er in Christus nahe gemacht. Und gerade jetzt hat er dich nah an sein Herz gezogen. Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Und hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind für euch einfach persönlich zu beten und einfach noch weiter euch zu dienen. Könnt euch einfach mal umdrehen und schauen. Sie wollen euch auch noch was Kleines schenken, wenn ihr magt. Ja, alles gut. Halleluja. Halleluja. Du kannst gerne auch noch mit dem Dieter beten, wenn du magst. Er versteht nicht so viel Deutsch. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Geben wir ihm mal allen noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Auch wenn du über Livestream einfach dieses Gebet gesprochen hast, es festgemacht hast gerade jetzt, dann einfach, dann schreib uns eine Mail an wunder@glorylife.net und dann schicken wir dir einfach auch das kleine Geschenk zu und treten mit dir in Kontakt. Okay? Halleluja. Preis den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Amen. Johannes 17,3 heißt es, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, nämlich den Vater im Himmel und den du gesandt hast, erkennen. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Amen. Amen. Und immer mehr Menschen erkennen ihn. Immer mehr Menschen sind offen. Immer mehr Menschen suchen und immer mehr Menschen finden Jesus. Halleluja. Mikro ausgefallen? Nein? Noch sind wir da? Okay. Preis den Herrn. Gut, jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, einfach auch weiter das zu ehren, was Gott hier in diesem Haus tut. Wir wollen jetzt eine Sammlung einnehmen. Und weißt du, auch da ist wichtig, weißt du, bei der Sammlung ist auch wichtig, einfach noch nicht rumgeben, wartet noch kurz, nur kurz was dazu sagen. Weil es ist wichtig, tatsächlich auch da, es kommt immer auf die Haltung an. Ja? Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das heißt, es kommt auf die Haltung an, in der du gibst. Weißt du, wenn du eine ehrende Haltung hast gegenüber dem, was Gott tut, eine ehrende Haltung hast gegenüber dem Vorratshaus Gottes für dich, was deine Gemeinde ist, da wo du hingehst, ja, dann ist es für dich ganz normal und selbstverständlich, dass du auch an deinen natürlichen Ressourcen da Anteil haben lässt. Ja, wenn du keine solche Haltung hast, dann ist klar, dann ist natürlich immer jede Sammlung für dich ein Krampf und immer eine Angsthilfe. Was leiern sie mir heute wieder aus der Rippe oder sowas? Ja, verstehst du? Ich habe es jetzt in Hamburg habe ich es erzählt, ja, da gibt's diesen Witz, wie kommt es, dass ein 20-Euro-Schein, wenn im Supermarkt immer so klein aussieht, aber in der Gemeinde, wenn es an die Sammlung geht, immer so groß aussieht. Wie kommt es? Wie kommt es? Es hängt an der Haltung, verstehst du? Wenn du dir bewusst bist, dass wenn du gibst im Haus Gottes, dann wirst du zum Teilhaber dessen, was Gott tut im Haus Gottes. Also dann ist ein 20-Euro-Schein oder egal, jetzt kannst du einsetzen, welchen Schein auch immer du willst. Aber dann ist es im Vergleichsweise klein, ne? Weil im Supermarkt, da kaufst du nur was. Da gibst du dein Geld aus, du kaufst was, du konsumierst und es ist weg. Ja? Hier investierst du in was Ewiges. Also eigentlich müssen hier die Scheine kleiner aussehen für dich als im Supermarkt. Amen. Also, frag den Heiligen Geist, welcher Schein heute für dich richtig aussieht oder was auch immer, was Gott dir einfach sagt, was du geben sollst. Ja, du kannst, wie immer, du kannst per Verpflichtungserklärung geben unter deinem Stuhl oder du kannst per Bar geben, hier, wenn wir die Eimer durchgeben. Und wenn du über Livestream zuschaust, hast du auch die Möglichkeit, einfach zu ehren, was Gott tut mit deiner Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte. Halleluja. Amen. Okay, lassen wir die einmal durchgehen und du tust es, was er dir gezeigt hat. Und während ihr es durchgebt, habe ich auch wieder natürlich ein paar super Zeugnisse. Ich habe gehört, gestern das Café der Begegnung war wieder super stark mit den ukrainischen Geflüchteten. Tatjana hat geschrieben, 85 Leute waren da, 25 waren zum ersten Mal da und haben Jesus in ihrem Leben empfangen. Halleluja. Preist den Herrn, das ist wunderbar. Heilungen sind auch passiert, das ist auch wunderbar. Also Gott ist wirklich am Wirken, auch in diesem Café der Begegnung. Das freut uns jedes Mal wieder aufs Neue. Und genauso auch im Alltag ist Gott am Wirken. Ich habe hier ein Zeugnis von einer Glory Host Teilnehmerin. Sie ist im Supermarkt einkaufen gegangen und sie hat Gott gebeten um ein Wort der Erkenntnis im Supermarkt und sie hat ein Wort der Erkenntnis bekommen für eine muslimische Frau im Supermarkt. Und diese Frau war sehr erstaunt über dieses Wort und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja, preist den Herrn. Amen. Also sei mutig, wirklich Dinge weiterzugeben. Ja, wenn die Menschen die Kraft Gottes sehen, das übernatürliche Wirken sehen, dann sind sie offen, Jesus zu empfangen. Hier ist von einer anderen Frau die Rede, für die gebetet worden ist, auch beziehungsweise für die Tochter wurde gebetet. Sie hatte viele Jahre unter Unfruchtbarkeit gelitten und inzwischen hat sie nach Gebet zwei Kinder geboren und jetzt hat die Mutter dieser Frau deswegen Jesus aufgenommen. Amen, Halleluja. Das heißt, Wunder führen dazu, dass Menschen Jesus aufnehmen. Das ist Das ist stark. Und hier ist noch ein starkes Zeugnis, auch aus dem Glory House. Da wurde durch Gebet ein Mädchen aus der Ukraine, ja, wir hatten ja gestern auch das Café, also in dem Glory House ist ein Mädchen aus der Ukraine, und es wurde von Reflux durch Gebet im Glory House geheilt, also von der Refluxkrankheit. Ja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. Preist den Herrn.